Lasterhafter Schergen, keine Macht hat, der mich begehrt hat. Zerbricht des Joches Stangen, macht zunichte all mein Bangen, leg auf mich deines Joches Sanftheit. Lehre mich zu dir zu beten, deine Gebote nicht zu übertreten, Gerechtigkeit, Aufrichtigkeit und Geradheit. Oh, ich möchte dich verstehen, deine Wahrheit vor mir sehen. Alle Macht hat, der mich erlöst hat. Vergib mir bitte meine Sünde, nichts gibt es zu begründen, meine Schulden tilge. Mein kleines Herz sei nicht entzwei, vor allem Angriff heut gefeit. Leuchte Sonne auf meinem Schild. Bin ich an meiner Seele wund, du der Mann.